Ja, wenn ihr diese Musik hört, dann wisst ihr, es ist Connectcast-Zeit und mit dabei ist heute einzig und allein Christian. Hallo. Da die anderen Moderatoren leider verhindert sind. Und wir werden uns heute wieder einem speziellen Thema widmen, das ist Kaido Kid in den Kinofilmen 3, 8 und 10. Da werden wir uns mal genauer anschauen, wie denn der Meisterdieb in den drei Kinofilmen so agiert. Ja, und da würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal direkt an mit dem Kapitel 731, das ja letzte Woche bereits erschienen ist, aber aufgrund des Livecasts konnten wir darüber nicht berichten und das reiche ich jetzt einfach an dieser Stelle mal nach. Ja, in Kapitel 731 geht es um Kaido Kid. Wer hätte das gedacht in diesem Monat? Er will auf jeden Fall drei Gegenstände zurückbringen, die er vor 20 Jahren, glaube ich, mal geklaut hat, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, es gibt noch zwei weitere. Bisher ist er in dem Kapitel nicht aufgetaucht, aber dafür seine ganzen Kontrahenten Jinzo Nakamori und Jirokishi Suzuki. Die haben allerdings keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen, da sie eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass Kaido Kid Sachen zurückbringen will, statt welche zu stehlen. Ja, da könnte sich noch irgendwas ergeben in Kapitel 732 und auch den darauffolgenden Kapiteln. Das wird sicherlich noch sehr spannend und es wird bestimmt, hoffe ich mal, jetzt nachdem der letzte Fall kein Fall war mit vier Kapiteln oder mehr, hoffe ich mal, dass es jetzt wieder einen gibt, wo man da eine längere Handlung erwarten kann und da bin ich auch recht zuversichtlich, dass da mal wieder irgendwas Spannendes passiert. Und vor allem auch, dass Kaido Kid in Kapitel 732 auftauchen wird. Aber über dieses Kapitel, das ja eigentlich diesen Mittwoch, letzten Mittwoch erschienen ist, haben wir derzeit noch keine Informationen. Das liegt auch damit zusammen, dass eine Internetseite gesperrt wurde, wo wir unsere Informationen eigentlich von beziehen. Ja. Ja. Ja, wir hoffen mal, dass wir noch weitere Informationen bekommen, sondern ich werde euch die auf jeden Fall in der kommenden Woche nachreichen und dann werdet ihr wissen, was dann in diesem Kapitel passiert und wie es dann weitergeht mit dem Fall um Kaido Kid. Ja, dann noch eine weitere Ankündigung. Das ist der Band 6, nicht 86, sondern 68. Der wird am 18. Mai 2010 in Japan erscheinen, ist also nur gut einen Monat ungefähr hin oder auch ein bisschen weniger. Für Deutschland ist er bisher noch nicht angekündigt, aber in Japan soll er bald erhältlich sein. Inhaltlich geht es da auch diesmal um Kaido Kid. Der wird in einem neuen Fall wieder auftauchen und natürlich auch seine Kontrahenten und die Detective Boys. Die Detective Boys diesmal ausnahmsweise mit dabei. Die halten dann auch noch von Suzuki eine einheitliche Kleidung. Ich glaube, die wird er nachher noch nie wieder gesehen, aber das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Ja, in dem Band gibt es dann auch noch einen Fall um Rans Mutter Eri und dann noch einen mit Sonoko. Das geht da um Affen und so. Ich will jetzt nicht zu viel vorspoilern, da werdet ihr sicherlich später nochmal drüber informiert werden. Und gegen Anfang des Bandes gibt es dann auch nochmal die Auflösung des Falls um Shiratori und Kobayashi. Genau. Nächste Ankündigung hat dann wieder was mit Kaido Kid zu tun. Das ist die OVA Nummer 10. Die wird am 28. April 2010 in Japan erscheinen. Das ist also der nächste Mittwoch. Da werden wir euch wahrscheinlich im nächsten Connectcast noch ein paar Informationen drüber geben. Ja, der Titel heißt übersetzt auf jeden Fall Kaido Kid auf der Falleninsel. Und wie man aus dem Titel schon schließen kann, wird es sich um Kaido Kid drehen, der wohl auf einer Falleninsel ist und dort ja, versuchen muss, nicht gefangen zu werden, was ja alle immer wollen. Genaue Informationen haben wir da noch nicht, aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wieder irgendetwas Neues bekannt sein sollte. Ja, jetzt habe ich gerade im Themenplaner Christian übersprungen. Er sollte Schade, dann noch. mache ich jetzt weiter. Ja, dann wirst du uns jetzt über Band 66 informieren und den nächsten Fall dort präsentieren. Genau. Der erste richtige komplette Fall in Band 66 ist mit Shiratori. Den hatten wir schon mal hier im Connectcast. Der ist im Anime in der Episode 568 und 569, boah, hab ich Zahlen heute gut drauf, erschienen. Und da geht es um Shiratoris scheinbar erste Liebe, die sich dann nicht als erste Liebe herausstellt, sondern als Mörderin. Und stattdessen lernen dann Shiratori seine echte erste Liebe kennen. Das ist die Lehrerin von den Detective Boys. Kobayashi oder sowas heißt sie. Und genau. Und ja, ihr könnt es euch im Anime anschauen, ihr könnt es euch im Manga durchlesen, ihr habt freie Auswahl. Das sind drei Kapitel und eigentlich ziemlich spannend, finde ich. Aber man merkt zwar irgendwie von Anfang an schon, dass sie die Mörderin ist, aber trotzdem erfährt man irgendwas über Shiratori und warum er zur Polizei gegangen ist. Es war nur wegen seiner Kindheitserinnerung. Alles klar. Genau, dann ja, falle ich einfach mal ins Wort und mache jetzt weiter mit dem 14. Kinofilm. Da wollte ich euch noch kurz nach dem Livecast letzte Woche, den es leider noch nicht zum Nachhören gibt, das tut mir jetzt ehrlich gesagt leid, hatten wir eigentlich geplant, aber das hat mit der Technik wohl nicht so richtig geklappt. Da informieren wir euch nochmal über den Artikel im Wiki, wo ja schon genauere Informationen vorhanden sind. Da hat uns ich glaube, ein Austauschschüler, der jetzt in Japan ist, hat uns da genaue Informationen ins Wiki gepackt und da könnt ihr euch jetzt ansehen, was da in dem Film so passiert. Ich glaube, Christian hat schon mit dem Benutzer Kontakt Ja. aufgenommen und Yasuku heißt er. Yasuko. Müssen wir auch nennen, die Leute, die uns die Informationen bereitstellen, also bitte. Genau. Ich glaube, der wird auch nochmal ins Kino gehen und dann inf genauere Informationen nachliefern, soweit ich das mitverfolgt habe. Ja, ich will jetzt hier nicht spoilern. Alle, die den Film dann noch sehen wollen, wenn der in Deutschland rauskommt, die sollen dann auch die Chance haben, hier nicht alles vorab geliefert zu bekommen. Das wäre dann auch ziemlich gemein. ja, dann machen wir einfach das letzte Thema nochmal mit den aktuellen News heute. Da geht es um den Schreibwettbewerb. Das letzte Mal. aktuell. Wir werden dann in diesem Jahr bestimmt nochmal einen Schreibwettbewerb haben. Ich denke mal Oktober oder so wird es dann wieder losgehen. Ja, der dritte Wettbewerb. Da stehen die Sieger jetzt fest. Heute leider noch nicht während der Aufnahme. Aber wenn ihr den Cast hört, dann sollten die Sieger schon bekannt sein. Ich kann euch jetzt noch nichts verraten, da werden wir im nächsten Cast dann auch die Sieger nennen. Die haben ein Lob verdient, muss ich einfach mal sagen. Als Juror habe ich da ziemlich gute Artikel entdeckt. Also ich glaube, 6, 7 gute, also von 13 Angemeldeten waren da auf jeden Fall schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Teilnehmern, die da mitgemacht haben. Das war ein klasse Wettbewerb und auch fair ging der zu. Alle haben auch den anderen geholfen. Da kann ich auch dem Benutzer Riku, glaube ich, nochmal hervorheben. Wir müssen ja die Leute hier nennen. der hat da den anderen Konkurrenten auch Kritik gegeben, was man an den Artikeln der anderen besser machen kann. Und ja, das sind 6, 7 gute Artikel. Ich habe mich selber als Juror auf keinen Artikel festgelegt, der da gewinnen könnte. Also bei mir sind 5 Artikel oben drin. Die haben, glaube ich, nur Unterschied von 2 Punkten bei insgesamt 100 möglichen Punkten. Die hängen also bei 75 bis 73, glaube ich. Das sind 5 Artikel, die da oben das Rennen machen. Und soweit ich das von einem Juror auch schon mitbekommen habe, geht es dem eigentlich genauso. Aber wir haben den gleichen Artikel auf Platz 1. Das heißt schon mal was. Ja, ich bin da sehr gespannt, was da rauskommt. Ihr werdet es jetzt schon wissen, wenn ihr den Cast hört. Aber ja, Christian hat auch einen Artikel geschrieben. Ich weiß nicht. Ja. Hoffen wir mal, dass er da weit oben landet. Ich will jetzt hier noch meine Meinung zu dem Artikel nicht kundgeben, aber der war eigentlich nicht schlecht. Und ich kann einfach mal sagen, dass er schon nicht auf dem letzten Platz ist. Soweit kann ich das sagen. Juhu. Und Monis Artikel, übrigens Moni ist heute leider nicht mit dabei. Monis Artikel ist auch nicht auf dem letzten Platz, also der ist auch einigermaßen gut. Da können sich die Moderatoren des Conancasts gegenseitig den Rang ablaufen, wenn sie da. Also das sind zwei richtig gute Artikel von den Moderatoren hier, das muss ich mal erwähnen. Lob uns nicht zu hoch. Ist aber wirklich so, also ich fand die nicht schlecht. Eigentlich wie alle Artikel, bis auf ein paar wenige, die mir nicht so sonderlich gut gefielen. Das werden wir aber nächste Woche hören, wenn wir dann genauer auf die Informationen eingehen werden, die wir dann bekommen haben. Ich bin ja nur einer der drei Juroren und kann deswegen hier noch kein so großes Urteil fällen, da alle drei Juroren noch die gleichen möglichen Punktzahlen zur Verfügung haben und es ja insgesamt 300 Stück gibt. Ich bin also nur ein Drittel des ganzen Bewertungssystems. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit unserem großen Thema für heute an. Waren ja jetzt genug News für heute. So, und da sind wir jetzt hier im Hauptthema. Und ja, dann haben wir uns eigentlich gedacht, dass wir die drei Kinofilme zwischen drei Moderatoren aufteilen. Aber da wir heute leider nur zwei Moderatoren sind, ja, müssen wir beide das jetzt mal zu zweit bewerkstelligen und schauen mal, wie wir damit zurechtkommen. Ich denke mal, Christian macht die Filme 3 und 10 und ich werde mich dann mit dem achten Film auseinandersetzen. Ja, dann denke ich mal, Christian, fang mal an und erzähl mal was über Film 3. Also erstmal vorweg, Film 3 ist mein Lieblingsfilm. Und jetzt gehe ich mal auf die Handlung ein. Der Film heißt Der Magier des letzten Jahrhunderts. Und bei der Übersetzung, da gibt es irgendwelche Ungereimtheiten. In Englisch ist er falsch übersetzt worden. Also in Amerika haben sie die falsche Übersetzung bekommen, aber unser Titel ist, glaube ich, der richtige. Ja, in England, in den Amerika haben die es irgendwie genannt, der letzte Magier des Jahrhunderts oder so. Da haben die das Genau. Letzte falsch hingesetzt. Also da müssen wir schon mal stolz sein auf die Deutschen, auf Kasi heißen die, glaube ich, ne? Ja, Ja. genau. Also das ist schon mal sehr gut gemacht. Wir haben keinen Fehler im Namen drin. Und der ist 1999 in den japanischen Kinos angelaufen und ja, ist auch seit paar Jahren bei uns als DVD erhältlich. Ja. Der Film fängt damit an, dass Kaito Kid eine Ankündigung abgeschickt hat und unser Kommissar, wie der Name noch gleich, Nakamori. Nakamori, ist natürlich wieder vor Ort und versucht Kid natürlich zu fangen und hat dann natürlich einen extrem guten Plan entwickelt, so wie jedes Mal, indem er das Ei an einen geheimen Ort bringt und nur zwei Kollegen oder so von ihm wissen, wo das Ei wirklich ist. Nämlich die können ihn dann begleiten. Und der hat halt ständig geschaut, ob die nicht Masken haben und es nicht der Kid ist. Also es war ja schon, ist ja schon mal eine geniale Vorbereitung. Und ja, keiner weiß, wo dieses Fabergé-Ei ist, das Kaito Kid klauen möchte. Das ist ein russisches Ei mit einem riesigen Wert. Und ja. Dann ist es dann nachts und Kaito Kid möchte das Ei stehlen. Auf einmal gehen in der ganzen Stadt die Lichter aus. Conan und Heiji haben den Plan von Kaito Kid durchschaut. Hey, der macht die kompletten Lichter aus und naja, dann geht halt eben im Krankenhaus wieder die Lichter an. Notstromaggregat muss ja sein, sonst sterben die Patienten alle weg. Und dann eben in einem Hotel noch die Lichter und dann in irgend so einem heruntergekommenen Haus geht dann das Licht an, aber das ist natürlich dann sehr verdächtig. Was ist in dem Haus drin? Wenn das kein Krankenhaus ist, wozu braucht es dann ein Notstromaggregat? Da hat Kaito Kid gewusst, da ist die, sind die zwei, drei Polizisten drin und da ist das Ei versteckt. Weil die in Panik, die Panik bekommen haben, als das Licht ausging. Und dann fliegt Kaito Kid hin, nimmt das Ei, Conan und Heiji kommen leider zu spät. Kid fliegt weiter und ja, dann passiert was ganz Cooles, also ne, nicht cool, je nachdem, ob man Kaido Kid Fan ist oder nicht. Kid, ein Scharfschütze zielt auf Kid, auf das rechte Auge von Kid. Kid sieht es irgendwie noch im letzten Moment, aber dann sieht man bloß noch, dass Kid an Höhe verliert und quasi ins Richtung Meer stürzt. Also das ist dann, scheint Kid verletzt zu sein oder vielleicht sogar tot zu sein. Weiß man ja noch nicht. Und Conan sieht es eben, dass der in Höhe verloren hat und das Ei anscheinend verloren hat. Und dann findet er eben das Ei und eine Taube von Kid und das nimmt er eben alles mit. Also ist es quasi fehlgeschlagen und war mal ein Sieg von Conan gegen Kid mit Hilfe dieses Scharfschützen. Was ja eigentlich nicht in Conans Sinn war. Ja, dann haben sie ja das Ei wieder. Perfekt. Und dann gegen Ende des Films sind sie in einem Schloss und haben einen Geheimgang geöffnet quasi und gehen da halt dann mit dem Ei hin. Auf jeden Fall, dann gehen sie den Geheimgang entlang und kommen dann zu irgendeinem Plateau, da stecken sie das Ei rein und dann, wenn der Bilder an die Wände projiziert, das alles hat jetzt noch wenig mit Kid zu tun, aber als dann am Ende Conan den Täter, der Kaito Kid angeschossen hat, entlarvt und nicht nur ihn angeschossen hat, sondern auch noch während des Films jemand anders umgebracht hat, als er dann den am Ende gestellt hat und überführt hat, kommen dann auf jeden Fall und im Film und im ganzen Film kommen auch noch Inspektor Shiratori vor und Conan hatte auch mal den Verdacht, dass der Professor Akasa mit Conan im Telefongespräch belauscht hat, also auf dem Schiff belauscht hat beim Telefonieren und am Ende hilft er dann halt noch Conan. Und ja, dann stellt sich eben heraus, dass der Shiratori der verkleidete Kaido Kid ist. Und ja, also. Und dann am Ende sieht es quasi so aus, als hätte Shiratori den Täter überführt und ja, war quasi der Held des Tages. Obwohl es eigentlich Kaido Kid ist. Und also hat Kaido Kid während des ganzen Films seinen Auftritt gehabt und am Ende, nach dem Ending des Films, kommt dann noch Kaido Kid zu Ran und Conan und verhindert, dass Ran aufdeckt, dass Conan zugibt, dass er in Wirklichkeit Shinichi ist. Also hat er da wieder geholfen und wieder eine gute Tat vollbracht. Und ja. Da er halt als Shinichi verkleidet sich Ran gegenüber gezeigt hat und Conan eben daneben war. Also kann Conan nicht Shinichi sein und nicht umgekehrt. Aber damit war klar, Kaido Kid weiß, dass Conan Shinichi ist und damit ist es eigentlich ein ziemlicher Auftakt bei den ganzen Conan-Filmen. Weil in den anderen Filmen, wie wir gleich noch hören werden, weiß Kaido Kid. Also da weiß Kaido Kid auch, dass Conan Shinichi ist. Und da ist natürlich auch eine Abtrennung da zum Manga, was wir später nochmal besprechen werden. Ja, perfekte Überleitung. Im Film 8 geht es dann gleich damit weiter, dass Kaido Kid sich diese neue Erfahrung zunutze macht und sich dann als Shinichi verkleidet. Aber erstmal geht es am Anfang damit los, dass eine Schauspielerin, Juri Maki oder wie sie heißt, die hat einen Diamanten und bekommt ein Schreiben von Kaido Kid, in dem ja dieser ankündigt, dass er den Diamanten klauen will. Und dann wendet sich diese Schauspielerin an Kogoro Mori, in der Hoffnung, dass diese halt die Nachricht entschlüsseln kann. Ja, Kogoro meint auch, es geschafft zu haben, aber eigentlich ist es nicht so. Denn Conan hat, er kann das widerlegen, was Kogoro behauptet. Und ja, es steht weiterhin im Raum, was mit dieser Nachricht auf sich hat. Ja, wie gesagt, dann verkleidet sich Conan als Shinichi Kudo. Und Conan weiß natürlich, dass es Kaido Kid sein muss. Das, ja, aber er kann's halt, er hat keine Beweise, da er halt seine Identität nicht preisgeben will vor den anderen und muss halt einen Weg finden, dass er es halt ja mit anderen Mitteln schafft, Kaito Kid zu überführen. Ja, die ganzen Conan, die Detective Boys, Kogoro, Ran und so weiter, die kommen dann alle in ein Flugzeug und dann auch eben mit Juri Maki und ein paar anderen Leuten gemeinsam mit den Diamanten. Es wird dann auch vermutet, dass Kaito Kid an Bord ist und dann kommt es am Ende auch raus, da Conan im Flugzeug dann auffällt, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Ja, dann wird Juri Maki vergiftet und auch die Piloten werden ohnmächtig, sodass das Flugzeug notgelandet werden muss. Oder eigentlich wollten sie es landen, aber da der Treibstoff nicht mehr ausreicht, müssen sie eben notlanden und es gibt halt eigentlich keinen richtigen Ort, wo das geht. Und genau in diesem Moment ja, hilft halt Kaido Kid den anderen. Und zwar wollte eigentlich Kaido Kid mit Conan gemeinsam das Flugzeug landen, aber dann hat er sich seinen Arm verletzt angeblich und muss deswegen ja aus dem Cockpit, da er mit einer Hand kein Flugzeug fliegen kann, und dann überlässt er Ran ja den Platz im Cockpit und begibt sich dann wieder nach hinten, wo er dann wenig später aus dem Flugzeug rausspringt, und dann wird er von den Polizisten gesichtet und fliegt halt auf eine Bucht, wo ja das Flugzeug gut landen könnte, und da halt die ganzen Polizisten mit ihren Blaulichtern hinterherfahren, wird dann halt auch das Flugzeug sicher gelandet, da Colin die Nachricht erkennt und merkt, dass Kaido Kid ihnen helfen will und dort einen richtigen Landeplatz gefunden hat. Und deswegen ist halt die ganze Besatzung dank Kaido Kid am Ende noch am Leben. Und ja, gefangen wird er nicht. Aber er rettet den anderen Passagieren das Leben und ist mal wieder eine andere Seite, wo man Kaido Kid ja, neu kennenlernt und merkt, dass er halt auch eine gute Seite hat und nicht der böse Dieb ist, wie man ihn sonst aus den, ja, vorherigen Filmen, ne, aus dem vorherigen Film eigentlich nicht, aber aus dem Manga und so war er eigentlich mal der Dieb, der, ja, skrupellos klaute. Jetzt hat man eben eine andere Seite des Meisterdiebs nochmal gesehen und, ja, ist eigentlich ein recht spannender Film. Da werden wir auch nachher in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir einfach mal weiter mit Film 10 und da wird uns Christian noch etwas drüber erzählen dann. Heute den 10. Film erzählen will. Ja, der 10. Film heißt Das Requiem der Detektive. Der ist 2006 in Japan erschienen und 2009 auch bei uns als DVD. Hat vielleicht der ein oder andere im Regal. Auf jeden Fall, Kokoro hat einen Auftrag bekommen von dem unbekannten Auftraggeber. Und der ist dann mit dran, Conan, den Detective Boys und, ja genau, sind die dann zu diesem Auftraggeber hin. Und das Hotel, in dem der Auftraggeber ist, ist in der Nähe von Miracle Land, das später noch wichtig ist. Und auf jeden Fall, dann bekommt der, dann finden die sich alle erstmal in so einen Saal ein, bekommen IDs, mit denen sie kostenlos ins Miracle Land können und sich dort dann vergnügen können und sowas. Und ja, da ist natürlich die Freude erstmal groß und dann werden erstmal die Detective Boys bis auf Conan und also alle bis auf Conan und Kokoro werden dann ins Miracle Land geschickt, aber Kokoro und Conan eben sollten eben da bleiben noch und mit dem Auftraggeber reden. Und dann stellt sich heraus, dass die diese Chipkarten an den Händen, diese, es schaut aus wie U eine Uhr, dass diese halt eben Plastiksprengstoff beinhalten und entweder abends um 22 Uhr explodieren oder wenn die Detective Boys eben unten ins Gelände vom Tropical Land, vom Miracle Land reingehen und wieder rausgehen. Also eben durch zwei Interaktionen dann quasi mit Sensoren, die der Auftraggeber angebracht hat. Und dann müssen eben Conan und Kokoro einen Fall lösen, den ja, den der Auftraggeber ihnen gibt. Aber er gibt dann einfach nicht so den Fall, sondern er gibt immer lediglich Hinweise. Und dann tauchen während der ganzen Ermittlung auch noch Heiji Hattori auf. Und zuvor noch fliegt am Himmel ein komischer großer Vogel, wie eine unbeteiligte, wenn eine andere Person sagte, ein großer Vogel, und Conan hat ihn natürlich als Kaido Kid enttarnt. Und es war auch schon der erste große Auftritt von Kaido Kid. Kaido Kid fliegt einfach über die Handlung drüber und macht gar nichts. Erstmal. Und ja, das war der Auftritt von Kaido Kid erstmal, und später kommt er natürlich nochmal drin vor. Und dann kommt auch noch ein seltener Gast in das Ganze mit rein, in die ganzen Ermittlungen. Sakuru Hakuba, und Sakuru Hakuba und Heiji haben die gleiche Situation wie Conan, dass Conan und Kokoro, dass halt eine Person, die sie mögen, im Miracle Land drin ist, und diese müssen sie retten. Und ihr eigenes Leben nebenbei auch noch retten, indem sie diesen Fall lösen, rechtzeitig vor 22 Uhr. Und weil es dann ziemlich witzig, das Ganze. Und bricht sich Conan auch noch später das Bein, aber es hat jetzt auch wenig dann mit der Sache zu tun. Auf jeden Fall rühren sie sich dann am Ende wieder beim Auftraggeber, dass sie den Fall gelöst haben, teilen ihm die Ermittlungen mit und am Ende endet das Ganze noch mit einer anderen Person in der Schießerei und Conan knackt dann am Ende die ID und entschärft sie quasi. Aber dann am Ende ist noch eine brenzliche Situation mit Genta, der auf so einer Achterbahn ist, die aus dem Gelände des Miracle Lands ragt. Und wenn die ID eben aus dem Gelände herauskommt, explodiert sie. Und da hat Kaito Kid die Handlung nochmal in den Haufen geworfen, indem er das Ganze gerettet hat. Indem er Genta und Co. gerettet hat und ja, hat Kaito Kid doch was Gutes getan und am Ende stellt sich dann auch noch Kaito Kid als Hakuba heraus. Das Ganze, die Information stammt nicht von mir, sondern von anderen Leuten aus dem Conan Cast Team. Alles klar, das war dann die Handlung von dem Film 10. Ich fand den Film nicht so aufregend, weil eben so viele Personen da hineinspielen und das Ganze relativ unglaubwürdig dadurch wirkt. Also ich stammt definitiv nicht aus der Feder von Gosho Aoyama, wie es bei den Filmen eben leider üblich ist. Ja, das ist dann das Ende des 10. Films und damit haben wir auch alle 3 Filme für heute durch. Dann würde ich noch einmal kurz eine Diskussion anfangen, damit wir am Ende auch den besten Film oder den spannendsten Film herausstellen können. Natürlich sind alle Filme für Detective Conan Fans ja sehenswert und wir wollen einfach mal gucken, welcher denn besonders spannend ist und welchen man vielleicht auch nicht sehen sollte, damit ihr als Fans, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, auch mal gucken könnt, ja, welcher Film denn für euch vielleicht noch in Frage kommt, wo ihr denn das Geld ausgeben könnt und euch den mal ansehen könnt. Ja, da würde ich einfach mal in die Runde werfen und fragen, in welchem Film Kaito Kid denn die Hauptrolle spielt. Also mein Film ist das schon ziemlich extrem, da ist er eigentlich, wird gleich von Beginn an ja, Kaito Kid integriert und eigentlich beginnt der Film auch damit, dass diese Schauspielerin da zu Kokoro kommt und ja, wegen Kaito Kid ihm die Nachricht zeigt und der ganze Film ist eigentlich darauf aus, dass Kaito Kids Diebstahl verhindert wird und es ändert sich eigentlich nicht so wirklich, dass da irgendwie mal eine andere Handlung Übergriff nimmt. Es ist nur mal ganz kurz der Flugzeugabsturz, aber der ist dann auch mit Kaito Kid ziemlich stark in Verbindung. Von daher, ja. Ja, stimmt, bei dir ist Kaito Kid richtig eine Hauptrolle. Bei mir in Film 3 dagegen, ja, am Anfang ist irgendwie der Diebstahl so im Vordergrund, aber die Haupthandlung, finde ich jetzt zumindest, kommt mir so vor, ist nicht mit Kaito Kid als Dieb, sondern eher dem Skorpion, also diesem Mörder da, und dem Fabergé-Ei. Also ich meine, ich finde es gut, dass da Kaito Kid drin vorkommt, das macht es irgendwie was, macht die Handlung ein bisschen lebendiger und dass die Spannung über die 1,5 bis 2 Stunden geboten wird einfach. Und da ist es eigentlich schon gut, dass Kid dabei ist und da ist er eigentlich schon ziemlich groß dabei, obwohl es eigentlich nur eine Nebenhandlung ist mit Kid. Und in dem anderen Film, Film 10 dann eben, da ist Kaito Kid eigentlich völlig überflüssig, der rettet am Ende nochmal das Ganze und ist während des Ganzen irgendwie mal da, mal nett und verkleidet sich als Hakuba oder sowas, aber ist eigentlich hätte man ihn weglassen können, also da hat es mich an dem Film genervt, dass da einfach so viel Charaktere mitgespielt haben und Kaito Kid wäre eigentlich überflüssig gewesen und ist daher kein Hauptcharakter. Und für Kaito Kid Fans jetzt nicht so unbedingt, muss uns jetzt nicht unbedingt kaufen als Kaito Kid Fan. Ja, da würde ich gleich mal weitermachen mit, ob man die als Kaito Kid Fan denn gesehen haben sollte. Also mein Film 8 meine ich, dass er nicht sonderlich interessant ist, aber da wird mir Christian sicherlich gleich wieder widersprechen. Ja, ich finde, einfach, den muss man nicht gesehen haben, der ist einfach nur so mal, ich finde ihn nett, aber eben nicht überragend, da würde ich mir, glaube ich, Film 3 schon eher angucken. Der Film 8 zeigt zwar eine andere Seite von Kaito Kid mal wieder, aber insgesamt ist es doch mehr so, dass halt nur um diesen Diamanten geht, dass er da ist und Ja. Ich finde, man sollte ihn nicht als Kaito Kid-Fan unbedingt gesehen haben. Da gibt es schon spannendere Filme. Film 3 oder 3, 14, die will ich, glaube ich, da vorstellen. Aber sonst ist er eigentlich auch ein ganz guter Film und könnte man gesehen haben als Kaito Kid-Fan. Wenn man denn sich für solche Handlungen interessiert, dass da auch mal so ein Flugzeugabsturz ist, den Kaito Kid dann rettet und so, da kann man da vielleicht mal die DVD kaufen und einlegen. Also der Film, also der Film 8, da würde ich schon sagen, als Kaido Kid Fan sollte man den im Regal stehen haben, weil der fängt halt auch schon cool an, ne? Wenn sich diese Begegnung Kaido Kid in Verkleidung von Shinichi gegen Conan, das ist einfach cool gemacht und actionreich. Viel verändern tut er jetzt nicht, das ist keine Handlung oder sowas. Ja, da sollte man aber vorher dann Film 3 gesehen haben, wenn man dann, weil sonst weiß man auch gar nicht, dass Conan da weiß, dass es sich bei dem um Kaito Kid. Doch eigentlich weiß er es ja schon, aber dann kommt halt eben nicht so das Feeling so rüber, dass man, dass Kaito Kid gerade diesen Schwachpunkt eigentlich ausnutzt an Conan, dass er das Unwissen ausnutzt der anderen. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, also der Film finde ich, sollte man kaufen, habe ich ja gesagt. Und Film 3, ja, das ist halt mein Lieblingsfilm, da kann ich jetzt nicht sagen, kauft ihn nicht. Aber so als Kaido Kid Fan braucht man ihn nicht wirklich kaufen. Aber ja, ich finde ihn nett, ich finde den Film eigentlich nett einfach deswegen. Aber nur wegen Kaido Kid nicht. Weil das Einzige, wo richtig Kaito Kid und Conan die Story, haben gestern die Story verändern und was man gesehen haben muss, ist eigentlich einfach nur das nach dem Ending, dass Kaito Kid sich als Shinichi verkleidet und Conan dabei hilft, sein Geheimnis zu bewahren. Das ist damit die einzige dramatische Veränderung und das Einzige, was man wissen muss. Und bei Film 10, ja, habe ich vorhin schon negativ drüber gesprochen. Da ist Kaido Kid gar nichts. Kommen irgendwie alle Charaktere mal vor, die spielen alle mal mit rein. Müsste nur noch die schwarze Organisation reinkommen, die mal das Jin zufällig im Auto mal vorbeifährt und auch noch was macht. Ja, das ist dann aber auch Film 10. So 10 ist irgendwie so die runde Zahl, dass man da so eine gerade, so eine Jubiläumszahl eigentlich einfach für Filme, dann sollten einfach alle drin vorkommen, finde Ja, ich. aber das ist dann so ein Naja. Chaosfilm gewesen. Ja, aber Kaito Kid ist ja nicht so im Vordergrund, muss ich dir zustimmen. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal zum Endfazit kommen und ja, welcher Film ist denn jetzt der spannendste? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Film 3 ist. Ja. Ich weiß auch nicht, was wir so groß diskutieren könnten. Der ist einfach, eigentlich von der Handlung her, für mich eigentlich einfach der beste und auch das Ende, wo dann Kaito Kid Shinichis Identität rausfindet. Also vom Hauptteil her finde ich, glaube ich, Film 8 doch schon einen Tick besser, wo man damit die Diamanten hat und so eine, ja, so eine wirklich um Kaito Kid, so eine Handlung, die sich nur auf Kaito Kid bezieht. Aber im Film 3, da wird, ja, da geht es auch teilweise um Kaito Kid, aber dann ist auch dieser Zar und sowas Antikes, das gefällt mir einfach nicht so. Aber insgesamt ist dann doch Film 3 einfach der beste, vor allem auch wegen des Endes dann. Da soll man auf jeden Fall Ja, bei zuschlagen. mir kommt es jetzt nicht so aufs Ende von Film 3 an, sondern ich finde einfach die Handlung super. Und Kid steht nicht ganz im Vordergrund, aber wird auch nicht überflüssig mit reingespielt. Also der macht da auch schon einiges. Und ja, Film 3, die Auflösung des Falls fand ich gut. Und ja, Film 3 ist einfach ein Muss für Conan-Fans, muss man mal geschaut haben. Da gibt es ja auch nicht so viele Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte. Ja. Naja, obwohl in vielen Filmen immer so etwas passiert, was dann auch storybezogen ist. Spannend sind es ja alle, aber wirklich herausragend sind dann einfach nur ein paar. Ja, weil Film 3 der Lieblingsfilm ist. Ich finde ihn nicht so, dass es mein Lieblingsfilm ist. Da würde ich, glaube ich, noch ein paar andere vorziehen. Ich mag ja besonders Film 6. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt der irgendwie. Ja, soll jetzt auch nicht das Thema sein. Dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir den Concast für heute. Und dann Hören wir uns gleich noch im Outro wieder. Vorher möchte ich aber noch kurz ankündigen, was das Thema für die nächste Woche ist. Da werden wir uns mit damit beschäftigen, warum die Serie Detective Conan nie endet und ob sie enden sollte, wie sie enden sollte. Und ja, wir werden einfach mal mit einem Ende beschäftigen, das es vielleicht geben könnte oder nie geben wird. Da werden wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Und dann würde ich mich an dieser Stelle von allen offiziellen Zuhörern verabschieden und dann hören wir uns gleich noch im Outro. So, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro und dann, ja, würde ich einfach mal mit der Diskussion anfangen, ob ihr denn die ganzen, ob du denn auch die ganzen Filme hast. Also ich habe alle drei Filme bei mir jetzt hier im Regal stehen. Sehr schön. Film 10 extra nochmal wegen des Colin Cast gekauft. Ich Du habe hast sie gar wahrscheinlich keinen nicht Film. alle. Haben wir schon ganz oft Ich gehört. habe gar keinen Film gekauft. Ich bin, oh Gott, ich bin, oh Mann, ich bin hier ein. Muss ich mich fast schämen dafür als Conan-Fan, dass ich keinen habe oder was? Nee, also Schäm dich. ich finde die Filme eigentlich viel zu teuer für das, was sie bieten. Die sind schon ganz gut und so, die sind ganz nett zwischendurch, aber für 1,5 bis 2 Stunden, dass ich da 22 bis 25 € ausgebe, das ist mir wirklich zu viel des Guten. Also. Ja, mir ist es eigentlich ganz egal. Ich finde, als Fan sollte man die einfach haben. Und ich hatte die auch ganz lange Zeit im Regal stehen, ohne sie gesehen zu haben. Das ist dann auch wieder peinlich. Naja, aber ich habe sie auf jeden Fall bei mir stehen. Und Film 9 fehlt mir jetzt noch. Die werde ich mir auch bald noch kaufen. Dann habe ich sie alle. Naja, dann gibt es ja Film 13 schon wieder. Egal. Naja, so im Internet gefällt mir es einfach nicht so, wenn man sich den runterlädt und dann so 15 Teile hat und so. Ist ja Geschmackssache einfach, finde ich. Bin ich halt gewohnt. Naja. Kennt man ja von jeder Woche, wenn der neue Sub von der Episode rauskommt. Da Die bin ich gucke ich mir auch der nicht sie an. immer gleich Die auf lächle dem lieber. PC braucht. Naja, die Kapitel lade ich mir auch runter, die englischen, wenn die dann übersetzt wurden. Und auch die ganzen Raws. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, letzte Woche sollten wir vielleicht noch mal wieder anschneiden. Da Das ist immer der unsere spannendste Zuhörer bekommen Teil, hier ne? wieder Standardprogramm. Wir sollten uns da was Spektakuläres überlegen, hier irgendwie mal so. Ja, was waren letzte Woche? Ja. Ja, letzte Woche war ich mal wieder in der Schule. Schön langweilig. Ich hasse das. Und die ganzen Arbeiten von den Ferien dann wieder bekommen. Ja, gut oder schlecht? Ja. Schlecht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wollten mir die Lehrer mal schlechte Noten Die schätze geben. ich So aber war gar das nicht so dann. schlecht ein, Jetzt muss kann ich ich das. sagen. Ja, ich habe jetzt in. Ich habe in Physik und in Englisch eine 4 geschrieben. Das ist schon. Stimmt. Ich weiß Das ist wirklich nicht nicht, was so ich gut. da falsch gemacht habe. Nee, das ist. Ich weiß auch nicht, was ich da getan habe. Irgendwie, ich habe die geschrieben und war mir eigentlich sicher, dass ich alles richtig habe. Und irgendwie war es dann doch eine 4. Ich weiß nicht. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen lernen Solltest und. weniger Conan-Filme kaufen. Ah. Und weniger Colin-Cast machen hier. Schon die zweite Aufnahme. Das könnten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, wir haben es Ja. noch gar nicht erwähnt, ne? Dieser Conan-Cast ist jetzt bereits das zweite Mal aufgenommen worden. Die erste Aufnahme hatte einen technischen Defekt. Ja, da können wir aber niemandem was vorwerfen. Also wir hatten unseren Ersatzsprecher Manuel mit dabei und der hat dann einfach, ja, hat's gespeichert, seine Aufnahme, aber dann ist es irgendwie doch nur halb gespeichert worden oder so und dann, ja, es kann mal vorkommen, dass man falsche Knöpfe drückt, dann nehmen wir es einfach nochmal alles auf, Ja, ist ja und nicht ganz so deswegen hat schlimm. man heute rausgeschmissen, damit wir nicht mehr dran haben und damit es geht. Nee. Scherz. Manuel, du Nee, er kannst hat wieder keine mitmachen, wir Zeit. brauchen dich. Nächste Woche sind auch hoffentlich viele andere Sprecher mit dabei. Sarah hat ihr Mikrofon geschrottet. Das. Geschrottet, sage ich jetzt hier schon. Sie sagt die ganze Zeit geschrottet. Sie hat es kaputt gemacht. Benutzen wir ordentliches Deutsch. Moni und Michaela sind auch nicht dabei. Schöne Grüße, wenn ihr den Cast noch nachhört. Dann. Natürlich auch an Manuel, der jetzt hier leider nicht mit im Outro noch dabei sein kann. Ja. Ich kann noch einmal erwähnen, dass ich mir letzte Woche auch die ersten drei Bände von Death Note gekauft habe. Das ist total berühmt, und vor allem so. Ja, das ist eigentlich relativ spannend, kann ich mal sagen. Ja, ich wusste vorher auch nicht so, was da drin passiert. Ich habe einfach mal gedacht, jetzt habe ich so viel Geld und nicht einbrechen, Leute, nicht einbrechen. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe alles jetzt in Mangas investiert. Nee, ich brauche mal eine neue Serie. Dann habe ich mir einfach gedacht, ja, was liest man denn da so? Dann habe ich da so, ich höre immer von allen hier, die Detective von lesen, immer Death Note, Death Note, Death Note. Habe ich mir bei eins gekauft. Gleich am ersten Tag durchgelesen. Ich habe angefangen, in den Bann gezogen worden und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Habe immer weiter gelesen, dann bin ich gleich am nächsten Tag in unseren Manga-Laden wieder rein, Band 2 und 3, wieder nachgekauft und dann jetzt renne ich am Montag bestimmt gleich wieder dahin und kaufe mir die nächsten Bände. Das ist einfach so spannend, finde ich, irgendwie. Vor allem, weil es ja mit der Handlung auch immer wieder weiter vorangeht. Das ist, ich weiß nicht, ob du die Handlung schon kennst, da ist so ein, Nee, verrat's mir nicht, weil ich denke mal, ich bestell mir das jetzt auch, wenn du mir Ja, das ich so kann ja mal kurz sagen, erzählst. was da Und da ich so nächste am Woche. Anfang passiert. Also da ist so ein Todesgott, der schmeißt halt so ein Death Note Buch in die Welt. Das ist so ein Buch, wo du halt einen Namen eintragen kannst und der Name, der da eingetragen wird, also die Person, die stirbt dann. Und dann will halt der Hauptcharakter, Light Yagami, der will halt die ganze Welt zum Guten bekehren und alle Bösewichte dann töten. Und das ist eigentlich die Haupthandlung, dass er dann dass es dann einen Detektiv gibt, der ihm auf die Spur kommen will, zusammen mit der Polizei. Und dann müssen die halt so detektivisch so irgendwie aneinander vorbeispielen und versuchen sich dann, ja, die wollen sich dann gegenseitig finden und auslöschen, aber ja, das ist halt so, dass halt diese Hauptfigur den Namen und das Gesicht der Person braucht, damit die getötet werden kann. Und da er von diesem Bösewicht halt den Namen und das Gesicht nicht kennt, weil er unter einem Decknamen agiert und sich nicht öffentlich zu erkennen gibt, versuchen sie sich dann gegenseitig zu finden und ja, zu fangen. Das ist eigentlich relativ spannend, da bin ich noch immer noch dabei. Das ist irgendwie richtig spannend, muss ich sagen. Ich kann mal sagen, also wer das noch nicht gelesen hat, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr hier Detective Conan Fans seid, was ihr ja sein solltet, wenn ihr den Cast hier hört, dann kann ich euch das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Der ist richtig gut und auf jeden Fall auch sein Geld wert. Auch wenn er 6,50 kostet pro Band. Aber es sind nur 13 Bände, da kommt man insgesamt so auf 86 €, das habe ich mir schon mal ausgerechnet, wenn man dann alles Es geht haben dann, will. ja. Es geht schon. Alle Hauptbände. Im Gegensatz zu Conan, wo du mal leicht so 60 mal 5, 300 € los bist und noch mehr. Ja. Ja, da. Und es geht auch immer mit der Haupthandlung weiter voran. Das ist dann ein positiver Punkt. Ja. Ich denke, ich Solltest. denk, da kaufe ich mir auch welche. Vor allem, ich bin ja die nächsten 2 Wochen, muss ich in die Schule gehen, in die Berufsschule. Und da habe ich immer zur Zugfahrt. Und was kann man, macht man während der Zugfahrt? Ja, dann kann man lesen. Also ich denke mal, Ja. das ist eine Überlegung wert. Das würde ich auch mal gern haben. Ich muss immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren, das hasse ich immer so. Da kann ich immer, ich würde immer gerne lesen und so, aber es geht immer nicht. Dann nehme ich immer mein iPod und höre da nebenbei. Ich kann da einfach, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist immer so langweilig. Naja. Fahrrad. Zu Glück. Ja, und was? Ja, 5 Kilometer pro Weg. Das ist so heftig. Ich hasse es immer noch. Naja. 5 Kilometer. Fährst du denn in die nächste Ja. Ortschaft mit dem Fahrrad oder was? Ja, ich wohne hier in so einem Dorf in Schleswig-Holstein und muss dann in so eine kleine Ortschaft, in so eine Kleinstadt, nenne ich das einfach mal ganz Fahren da gerade Busse? hervorgehoben. Doch, der fährt im Stundentakt. Da müsste ich schon 1,5 Stunden bevor die Schule beginnt, da Ja, sein oder okay. so. Eine halbe Stunde vorher. Das lohnt sich einfach nicht für mich, finde ich auch. Und der fährt dann nochmal durch die ganze Ortschaft durch hier, weil die Straßen so behindert gebaut sind. Ich hasse das so. Naja, ich will es ja auch nicht einfach so nerven. Hast du noch was hinzuzufügen zu deiner Nee, letzten Woche? nee, ich freue mich jetzt, auch ein Ja, Schüler dann. zu sein für die nächsten 2 Wochen. Da würde ich einfach nochmal kurz erwähnen, dass wir jetzt auch auf podstar.de sind. Also podstar mit e.de. Da könnt ihr euch dann eintragen, wenn ihr Coincast-Hörer seid und dort einen Account habt. Da können wir dann auch mal sehen, von wo uns die ganzen Hörer dann alle mal zuhören. Da haben wir auch schon einen Hörer eingetragen, der kommt irgendwie aus Südwestdeutschland, da Baden-Württemberg oder so. Das finde ich eigentlich immer recht interessant, wenn wir dann mal sehen, wo die unsere ganzen Hörer herkommen, vielleicht auch aus anderen Ländern oder so, Schweiz, Österreich, Luxemburg, was weiß ich. Haben wir ja kaum, ne? Mitglieder im Forum, hast du da schon mal was gehabt, was aus Österreich oder Schweiz ist? Nee, noch nicht wirklich. Ich weiß nicht. Es kommen immer so viele Benutzer dahin und die sind dann nach 2 Wochen wieder inaktiv. Da kann man sich immer so schlecht was Ja, dann merken. muss ich ja bald wieder gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte noch mal erwähnen, dass wir jetzt auf podcast.de, da haben wir uns angemeldet, sind wahrscheinlich noch nicht drin, weil wir erst freigeschaltet werden müssen. Ja, und dann kann ich euch noch eine Methode geben, falls ihr ein iPod oder ein iPhone oder ein iPad oder irgendwas von Apple habt, wo ihr denn unterwegs irgendwas von den ganzen Sachen, die da immer neu entwickelt werden, da könnt ihr euch unterwegs dann den Concast anhören, dazu einfach dann auf unsere Seite auf podster.de gehen, mit E immer noch. Da haben wir dann so eine Seite, da, die nennt sich podster.de slash VIEW slash 11393. Und da habt ihr dann so einen schönen Knopf in einem Programm. iTunes könnt ihr dann klicken und der wird dann automatisch in, wenn ihr iTunes downgeloadet habt, sollte man eigentlich haben, wenn man ein iPod hat, dann wird da automatisch die aktuellste Folge des Concasts in eurem Podcast-Verzeichnis geladen. Und dann könnt ihr da auch die anderen Episoden runterladen bis zum Sondercast zu Band 1. Damit hatten wir noch Sondercasts. Davor geht da leider nichts mehr. Das ist irgendwie, weiß ich nicht warum. Muss ich nochmal gucken. Ich werde versuchen, das zu beheben. Auf jeden Fall habt ihr dann schon mal so 7 Episoden, sehe ich jetzt gerade. Oder die 8., wenn ihr den Cast jetzt mit einbezieht, die ihr dann da hören könnt, auch unterwegs. Das finde ich eigentlich recht interessant, da wir unseren iTunes-Account so ja noch nicht wirklich hinbekommen haben. Da müssen wir unseren Server-Administrator Python nochmal fragen. Ja, das war dann das. Dann kann ich auch nochmal. Ich kann das Outro jetzt hier ganz alleine füllen. Ich habe jetzt mir gerade mal die Bilder zu Kapitel 732 runtergeladen. Die sind jetzt veröffentlicht worden. Auf Japanisch. Da konnte ich natürlich noch nicht lesen während des Concasts. Oder kurz davor habe ich mir die runtergeladen und dann habe ich halt keine Zeit gehabt zu lesen. Aber ich habe mir die Bilder mal angesehen, als Christian hier was gesprochen hat. Da taucht dann Kaito Kid auf. Also nicht in seiner weißen Verkleidung, wie man ihn sonst so kennt, sondern in Schwarz, wie er schon bei diesem Fall in Episode 515 mit der Teleportation da war. Und lauert dann halt Conan auf, irgendwie auf der Toilette. Und die sind dann da so. Und dann ragen halt diese beiden Personen, die da vorher waren, wieder ins Rampenlicht. Diese beiden, der Aussteller und dieser Wertschätzer da. Die sind dann halt sehr verdächtig. Und ran, ich glaube, nee, Sonoko ist das, die hat da noch so ein Schriftzeichen oder solche Schrift auf ihren Pullover stehen oder Jacke, was das ist, und die gibt's dann auch noch zu entschlüsseln. Da werden wir dann wann ist das? Am 5. Mai kommt dann das nächste Kapitel raus und danach müssen wir erst wieder 2 Wochen warten. Das ist dann sehr schade, aber ich glaube auch nicht, dass es im nächsten Kapitel aufgelöst wird. Von daher mal ganz abgesehen, da jetzt hier was Neues. Ich denke, im nächsten Kapitel wird rausfinden, was das ist. Und dann im übernächsten Kapitel, in 3 Wochen, wird es dann geklärt werden mit dem Fall. Und dann gibt es halt einen neuen Fall danach, in 4 Wochen. Ein Monat. Ja, soweit dann erstmal die ersten Eindrücke zu Kapitel 732. Ich werde euch dann in den im kommenden Concast nochmal genauer darüber informieren, was denn damit los ist. Und ja. Dann würde ich sagen, ist es diese Ausgabe des Concast gewesen. Oder willst du noch was hinzufügen? Gibt es Nee, noch nee. irgendwas? Nein. Dann beenden wir den Concast an dieser Stelle einfach mal und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.